Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Mittwochabend, 22 Uhr auf den Freien Radios Berlin-Brandenburg. Hier ist Radioaktiv Berlin mit einem speziellen Ausgabe im Monatsrückblick auf den Monat Mai. Am Mikrofon begrüßt euch Markus. Heute in der Sendung. Am ersten Mittwoch des Monats schauen wir abends zurück auf den Vormonat. Wir schauen uns Beiträge an, die bei Radioaktiv Berlin in den normalen Magazinsendungen nachmittags um 16 Uhr gelaufen sind und überlegen uns, was davon hat denn noch Bedeutung über seine Ausstrahlung hinaus. Bei vielen der Themen, die wir in dieser Sendung behandeln, haben die leider einen Dauerbrennerfaktor. Es geht oft um Repression, es geht um Mieten, es geht um Rendite, es geht um Vertreibung von Menschen. Und es geht natürlich immer auch um Menschen, die sich wehren, die sich gegen ihre Unterdrückung, gegen ihre Einsperrung oder gegen ihren Rausschmiss stellen. Und da haben wir heute folgende Themen vorbereitet. Wir blicken zurück auf den Protest tschechischer Anarchistinnen und Anarchisten, die mit dem sogenannten Phoenix 2-Verfahren überzogen werden. Es gab eine Kundgebung, über die wir im Mai berichteten. Wir werden das etwas gekürzt heute nochmal wiedergeben. Wir schauen uns aus aktuellem Anlass, Donald Trump macht ja gerade Wahlkampf für seine Wiederwahl und reist durch Europa. Letztens hat er sich bei der Queen in England beklatschen lassen. Wir schauen uns nochmal die Politik Donald Trumps genauer an in einer Kolumne von Mumia Abu-Jamal. Wir werden dann aus aktuellem Anlass, das haben wir zwar nicht im Mai gesendet, sondern bereits heute Nachmittag im Juni, aber wir werden uns nochmal mit dem Gesundheitszustand des inhaftierten Radiojournalisten Mumia Abu-Jamal beschäftigen, denn da sieht's gar nicht gut aus. Dann haben wir einen Bericht über einen antimilitaristischen Protest. Rheinmetall entwaffnen hat sich im Mai in Berlin abgespielt und war eine sehr gelungene Aktion, wie wir fanden. Das haben wir begleitet. Und das ist, was ihr heute hier in der Sendung hört. Dazu etwas Radaumusik und los geht's. Ungewohnte Klänge am Morgen im Tiergarten, gestern am Dienstag war das dort zu hören und diese Klänge sind nicht etwa ein Soundcheck der Band Motorhead, sondern das ist der Krieg, der hier mit Sirenen und Luftwaffe und Beschuss und Raketen sich in so vielen Ländern der Erde abspielt, befeuert, unterstützt und profitiert von deutschen Rüstungsexporten, zum Beispiel in Rojava, im Irak, in der Türkei, vielen anderen Gegenden, im Jemen, durch Saudi-Arabien. Rheinmetall, Aktionärshauptversammlung fand statt am vergangenen Dienstag, also gestern. Und viele Menschen waren in den Tiergarten gekommen, um dagegen zu protestieren. Die Rheinmetall tagten im Maritimhotel. Auch dort waren Proteste vor Ort. Auch dort war ich mit dem Mikrofon. Doch bevor wir uns anhören, was da passiert ist, gehen wir erstmal in den Tiergarten, denn Treffpunkt war vor der saudi-arabischen Botschaft und ihr hört jetzt warum. Hallo, wir haben uns heute hier vor der Botschaft von Saudi-Arabien versammelt, weil wir eine Parade für das Leben und gegen das Morden veranstalten wollen. Saudi-Arabien ist wahrlich kein Königreich für Menschenrechte. Dramatische Antiterrorgesetze, die die Rechte auf freie Meinungsäußerung äußerst beschränken, willkürliche Verhaftungen und Hinrichtungen der Regimekritikerinnen sind an der Tagesordnung. Fast 150 Menschen sind in dem letzten Jahr hingerichtet worden in Saudi-Arabien. Der Fall des ermordeten Journalisten Khashoggi hat einmal mehr offenbart, mit welcher brutaler Gewalt und Willkür die saudische Regierung gegen Regimekritikerinnen vorgeht. Wir sind heute hier, um gegen den Krieg von Saudi-Arabien und seinen Verbündeten im Jemen zu demonstrieren. Wir protestieren dagegen, dass deutsche Rüstungsfirmen wie Rheinmetall ihre Waffen weiter an Saudi-Arabien und seine Verbündeten liefern und das bettelarme Jemen weiterhin ins Elend stürzen. Mehr als 4 Jahre dauert die Militärintervention von Saudi-Arabien im Jemen jetzt schon an. Die Bilanz ist verheerend. Mehr als 18.000 zivile Opfer gibt es zu beklagen. Nach Schätzungen von anderen Quellen sind es weit mehr. Bis zu 50.000 Menschen sollen mittlerweile gestorben sein. 24 Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. 14 Millionen Menschen vom Hungertod bedroht. Nur noch die Hälfte der Gesundheitszentren des Landes funktionieren. Über 3 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Die Vereinten Nationen sprechen von der größten menschengemachten humanitären Katastrophe weltweit. 20.000 Luftangriffe und eine Seeblockade haben Jemen in Schutt und Asche gebombt. Für einen Großteil der zivilen Opfer sind Saudi-Arabien und seine Verbündeten verantwortlich. Aus Deutschland sind viele Firmen daran beteiligt, diese Länder aufzurüsten. Seit Jahren gehören Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und Ägypten zu den Top-Empfängerländern deutscher Rüstungsgüter. Allein in den 4 Jahren des Krieges hat der Bundessicherheitsrat Rüstungsexporte im Wert von mehr als 5 Milliarden Euro an die Jemen-Kriegskoalition genehmigt. Für Patrouillenboote, U-Boote, Fregatten, Haubitzen, Maschinenpistolen, Bomben und Munition. Alles haben wir hier anzubieten. Und Rheinmetall, der Konzern, der gleich nicht weit von hier im Maritim Hotel seine Hauptversammlung halten wird, spielt eine ganz zentrale Rolle bei der Aufrüstung Saudi-Arabiens. So hat die Rheinmetall-Tochter RWM Italien Bomben der MK80-Serie seit Jahren liefert die nach Saudi-Arabien. Noch 2016, also mitten in den Krieg hinein, bestellte Saudi-Arabien für über 400 Millionen Euro fast 20.000 Bomben direkt bei RWM. Darüber hinaus hat Rheinmetall Dinel, das Gemeinschaftsunternehmen von Rheinmetall in Südafrika, ganze Munitionsfabriken in den letzten Jahren in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten und Saudi-Arabien aufgebaut. Alle diese Firmen sind erst in den letzten Jahren eingeweiht worden. Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch, Amnesty oder auch Montana haben längst nachgewiesen, dass mit diesen Bomben auch unschuldige Zivilistinnen getötet werden. Im letzten Jahr haben mehrere Menschenrechtsorganisationen eine Klage gegen Rheinmetall erhoben, die aktuell noch anhängig sind. Konkret geht es dabei zum Beispiel um einen Fall einer Familie, die durch einen Luftangriff mit Rheinmetallbomben ums Leben gekommen ist. Darunter auch eine schwangere Mutter mit 4 Kindern. Rheinmetall macht sich als Partner Saudi-Arabiens aktuell mitschuldig am Töten im Jemen. Es muss endlich ein umfassendes Rüstungsexportstopp gegen Saudi-Arabien und seine Partner geben. Der Krieg im Jemen muss enden. Und deswegen demonstrieren wir und gehen jetzt eine Parade in Richtung Rheinmetall-Hauptversammlung. Danke. Zitat des Vorstandsvorsitzenden Herrn Pappberger von Rheinmetall noch mal rausgesucht, der ja gesagt hat, wenn wir deutsche Technologie in die Türkei liefern wollen, muss die Bundesregierung zustimmen. Wenn wir in der Türkei deutsche Technologie bauen, muss Deutschland auch das genehmigen. Aber wenn wir mit Partnern in der Türkei einen türkischen Panzer entwickeln und bauen, dann ist die Bundesregierung daran nicht beteiligt. Das so zum Hintergrund der Pläne, dass Rheinmetall ja gerne eine Panzerfabrik in der Türkei bauen möchte. Das ist das Unternehmen, mit dem wir uns heute noch intensiver befassen wollen. Und jetzt gleich, bevor wir aufbrechen, wird Katrin euch noch ein paar Worte dazu sagen, wie es jetzt weitergeht und auch, was uns oder diejenigen, die vielleicht sogar auch an der Aktionärsversammlung teilnehmen, ja, vielleicht muss man sagen, teilnehmen müssen, was uns da noch erwartet. Auf Jemen oder Syrien, eure Kriege nehmen wir nicht hin. Auf Jemen oder Syrien, eure Kriege nehmen wir nicht. Rheinmetall feiert da heute seinen Jahresumsatz vom letzten Jahr, präsentiert sich seinen Investoren. Es kommen Aktionäre, es sind ungefähr so 500 Leute da drin. Wir haben die letzten 3 oder 4 Jahre von Urgewalt waren wir auch da drin. Wir hatten meistens auch Partner oder Gäste mit. Letztes Jahr eine Frau aus dem Jemen, um nochmal deutlich zu machen, was exportiert eigentlich dieser Konzern und was passiert eigentlich mit den Waffen in den Ländern. Und sowohl die Aktionäre als auch der Vorstand und der gesamte Aufsichtsrat, denen ist das so egal. Denen geht es wirklich nur ums Geschäft. Um nochmal ganz kurz auch so ein bisschen nochmal, wie verquickt das Ganze auch mit der Politik ist. Im Aufsichtsrat, also der Vorsitzende ist Ulrich Grillo, vielen bekannt auch. Im Aufsichtsrat sitzt auch noch Dr. Franz Josef Jung. Der war von 2005 bis 2009 Bundesverteidigungsminister, sitzt jetzt im Aufsichtsrat von Rheinmetall. Noch viel, viel schlimmer finde ich eigentlich, dass Dirk Niebel Cheflobbyist von Rheinmetall ist seit 2015. Er war von 2009 bis 2013 deutscher Entwicklungsminister. Also es ist sehr eng verzahnt alles. Ca. 200 Menschen waren in den Berliner Tiergarten am frühen Morgen gekommen, um dort vor der saudi-arabischen Botschaft ihrem Unmut Luft zu machen. Danach zogen die Leute weiter zur türkischen Botschaft, die ja nur wenige Meter entfernt ebenfalls in der Tiergartenstraße ist. Faschisme, Gage, Omus, Omusa, Kurdistan, Faschisme, Elamo, Lejam, Schulter an Schulter. Gegen den Faschismus! Erdogan ist ein Mörder und Faschist! Erdogan ist ein Mörder und Faschist! Erdogan ist ein Mörder und Faschist! Durchmarsch, sag ich. Und auch auf die Barrikaden gegen Rüstungsexporte, gegen Unterstützung von Krieg, auch Krieg gegen die eigene Bevölkerung. Ich rede gleichzeitig für den Berliner Frauenrat gestern. Auf dem Ahmed-Camp, ein Camp für Internationalistinnen, das im Rahmen des Mesopotamischen Sozialforums 2009 organisiert worden war, haben uns die kurdischen Aktiven als wichtigsten Auftrag ans Herz gelegt, etwas gegen die Rüstungsexporte aus Deutschland in die Türkei zu tun. Wenn wir uns ansehen, dass sich der Waffenexport an die Türkei im Jahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht hat, müssen wir uns eingestehen, dass wir nicht gerade erfolgreich darin waren, den Rest der Welt oder auch nur die kurdische Bevölkerung vor Waffen aus Deutschland zu schützen. Die türkische Regierung bricht mit diesen Waffen das Völkerrecht, wie mit den seit Jahren stattfindenden grenzüberschreitenden Militäroperationen in Südkurdistan, kurdisch Bashur, und der völkerrechtswidrigen Besatzung der Region Afrin in Nordsyrien, kurdisch Rojava. Sie begeht Kriegsverbrechen, wenn sie Giftgas gegen Volksverteidigungskräfte einsetzt und schwerste Menschenrechtsverletzungen wie in ihrem Mitte 2015 neu aufgenommenen Krieg gegen die kurdische Bevölkerung in Nordkurdistan, kurdisch Bakur. In diesem Krieg gegen die eigenen Staatsangehörigen hat Erdogan hunderte von Zivilistinnen erschießen lassen und ganze Städte und Stadtteile dem Erdboden gleichgemacht, mitsamt den in den Kellern schutzsuchenden Verletzten. Auf Bildern oder real können wir immer wieder erkennen, dass das Kriegsgerät dazu aus Deutschland kam. Seien es die Panzer, die in Bakur und auch in Rojava eingesetzt wurden, oder die Kartuschen der Giftgasmunition. Seien es die sattsam bekannten Gewehre oder die gesichteten Hubschrauber und Kriegsflugzeuge. Aber damit nicht genug. Über die türkische Regierung wurden die Waffen bekanntermaßen auch an die dschihadistischen Söldner weitergereicht. Ob sie nun IS, Al-Nusra oder sonst wie heißen. Dies alles kann nur im Rahmen eines allseitigen Agreements stattfinden. Regierungen, die ihren und anderen Bevölkerungen Tod und Zerstörung anstatt Frieden und Demokratie bereiten, haben eben etwas dagegen, wenn sich die Bevölkerung organisiert und Widerstand leistet, sich nicht gegeneinander aufhetzen lassen will, damit die Regierenden wieder von ethnischen und religiösen Konflikten profitieren können, sondern ein Konzept entwickelt für multiethnisches, multikonfessionelles Zusammenleben, für eine von Geschlechterrollen befreite Gesellschaft. Durch die Unterstützung der Erdogan-Regierung, durch die Bundesregierung, wird ganz offensichtlich, dass auch sie kein Interesse an einem friedlichen Mittleren Osten hat. Dass sie genauso wenig ein Projekt einer Basisdemokratie dulden will, wie den Kampf um eine Gesellschaft, in der die Frauen sich wirklich befreit haben. Deshalb lässt die Bundesregierung Erdogan gern den Bluthund machen, eben um selbst kein Blut an den Händen zu haben. Deshalb sage ich, Leos und Bluthunde an die Kette. Deshalb sind die Erfolge der kurdischen organisierten Bevölkerung und der kurdischen Bewegung nicht zu hoch zu bewerten, wenn sie angesichts dieser Übermacht den Daesh besiegen, die 10%-Hürde zum türkischen Parlament nimmt und die Isolation von Abdullah Öcalan durchbricht. Für den demokratischen Konföderalismus, für die Befreiung der Frauen in einer befreiten Gesellschaft. Hoch die internationale Solidarität. Applaus. Besatzer! Raus, raus, Kurdistan! Alle Besatzer! Raus, raus, Kurdistan! Alle Besatzer! Raus, raus, Kurdistan! Alle zusammen! Die Demo war permanent begleitet von einem größeren Polizeiaufgebot. Nach der türkischen Botschaft ging es dann weiter, wenige Meter bis zum Hotel Maritim. Und was sich da bot, war in Absurdität kaum zu überbieten. Das Hotel war vor dem Haupteingang komplett abgesperrt und eine Mahnwache, die dort bereits stattfand, und auch die anrückende Demo wurden nicht vorgelassen. Trotzdem konnten die Aktionäre, die sich dort versammelten, um ihre Profite, ihre Rendite aus dem mörderischen Kriegsgeschäft einzustreichen, garantiert hören, was draußen vor der Tür los war. Rheinmetall wird hier im Maritimhotel etwa 50 Meter entfernt von hier seine Hauptversammlung abhalten. Während es früher so gewesen war, dass wir direkt vor der Tür stehen durften, sind wir zwischenzeitlich verbannt worden. Ich habe vorhin schon gesagt, beim nächsten Mal stehen wir wahrscheinlich im Tiergarten, beim übernächsten Mal am Brandenburger Tor und dann werden sie uns im Wedding am Leopoldplatz noch aufmarschieren lassen. Was nicht akzeptabel ist, ist, dass in einer rot-rot-grün geführten Landesregierung ein solch martialisches Polizeiaufgebot aufgefahren wird, wenn eine Rüstungsfirma da ist. Ich würde mir von einer rot-rot-grünen Landesregierung wünschen, dass sie martialisch gegen Rüstungsfirmen vorgeht. Ich würde mir von einer rot-rot-grünen Landesregierung wünschen, dass sie nicht feiert, dass die ILA, die größte Rüstungsmesse der Welt, wieder in Brandenburg unter der Messe Berlin möglich wird, sondern dass sie sagt, wir wollen keine Rüstungsmessen. Und ich würde mir von einer rot-rot-grünen Landesregierung wünschen, dass sie ihren Innenminister Geisel, weil der ist dafür verantwortlich, deutlich macht, dass wir hier stehen für das Leben und die, die da drinnen sitzen, normalerweise von Polizei bewacht werden müssen, weil sie stehen für den Tod und das Morden. Mit kleinen Dank muss man ja fast schon mal aussprechen ans Maritimhotel. Natürlich wissen wir, dass sie ihr Geld damit verdienen, dass sie diese Rüstungsfirma reinlassen. Aber sie haben zumindest geschafft, bei der Hotelbuchung Greenpeace die Möglichkeit zu geben, dass sie zwei Zimmer mieten konnten, sodass jetzt ein über 50 Meter großes Transparent von Greenpeace an der Außenfassade hinter den Bäumen vom Maritimhotel hängt. Dafür Greenpeace auch vielen Dank, dass sie deutlich machen, Rheinmetall tötet. Vor dem Maritim wurden noch viele Redebeiträge gehalten, die ich jetzt mal nicht aufgenommen habe. Es war erstaunlich, dass Vertreter von Amnesty International als auch von der Grünen und linken Bundestagsfraktion das Unvermögen reformistischer Politikeinsätze ganz deutlich zum Ausdruck brachte, dass unter anderem auch die rot-rot-grüne Regierung eben diese Funktionen hier für die Rüstungsindustrie übernimmt, wie sie der Vorredner gerade erwähnt hatte, trotzdem aber in den Parlamenten nichts scheinbar dagegen machbar zu sein scheint. Eine grüne Bundestagsabgeordnete sprach zum Beispiel darüber, dass sie gar nicht in der Lage ist, sich Dokumente über Ausfuhrgenehmigungen, also Waffenexporte, überhaupt zu Gesichte zu bekommen, weil diese Akten alle als geheim klassifiziert werden. Sie soll also über etwas entscheiden, von dem sie nicht mal im Detail Sachkenntnis erlangen kann. Und damit geben sich diese Parlamentarierinnen und Parlamentarier zufrieden. Es ist wirklich immer wieder erstaunlich. Es gilt also wie überall, alles musst du selber machen. Und da haben sich einige Leute verabredet zu einem Rheinmetall-Entwaffnen-Sommercamp. Und das beschließt jetzt hier den Beitrag. Das Rheinmetall-Entwaffnen-Camp in Unterlüß, 1. bis 9. September. Ihr hört hier nicht das Rocklabor, das kommt in einer Dreiviertelstunde ungefähr mit Ina Kaas hier im Anschluss ab 23 Uhr, sondern das ist der radioaktive Monatsrückblick. Wir schauen uns Ereignisse an, die in den vergangenen Wochen in dieser Sendung Thema waren, die über ihre Ausstrahlung hinaus Bedeutung haben. Als nächstes senden wir einen Beitrag von Mumia Abu-Jamal, den wir Anfang Mai in der Sendung hatten. Es geht dort um Donald Trump und seine verheerende Politik nach innen und nach außen. Dieser Mann zieht ja gerade durch die Welt und versucht sich Wahlkampfunterstützung unter anderem bei der englischen Monarchie zu holen. Und ihr hört dazu Mumia Abu-Jamal. Kolumne von Mumia Abu-Jamal. Trump, mad at the world. Donald Trump, from the first day he unleashed his venomous... Seitdem der Immobilientycoon Donald Trump seine Wahlkampfkampagne für das Amt des US-Präsidenten begann, schießt er giftige Pfeile auf Gegnerinnen und Gegner und trampelt auf allen herum, die er unter sich wähnt. Wie wir alle wissen, gerieten zuerst die Mexikaner ins Fadenkreuz seiner Attacken. Es dauerte nicht lange, bis auch andere, zumeist Menschen mit dunkler Hautfarbe, als das Bleichgesicht Trump zu spüren bekam, dass er seine Giftpfeile auch in ihre Richtung schießt. Schon sehr früh und bis zum heutigen Tag ohne Pause wurde das Thema Einwanderung dazu missbraucht, um Millionen Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen. Trump und seine Vasallen lancierten die Propaganda über den sogenannten notwendigen Bau einer Grenzmauer zwischen den USA und Mexiko, weil die USA angeblich durch sogenannte kriminelle Migranten bedroht seien. Es folgte das ungeheuerliche Vorgehen der US-Grenztruppen gegen Tausende vor Gewalt, Verfolgung und Not in ihren mittelamerikanischen Heimatländern Fliehende. Kinder wurden von ihren Eltern getrennt und an unbekannten Orten in Heim- und Zeltlagern interniert. Dieses Schreckensszenario dauert bis heute an. Inzwischen hat Trump nicht wenige seiner Kabinettsmitglieder verjagt, wenn sie sich weigerten, seine abstrusen und böswilligen Pläne zu unterstützen. Trump und seine Getreuen betreiben ein widerliches Machtspiel, mit dem sie wissentlich die paranoide Politik faschistischer Kräfte unterstützen. Sie blicken verächtlich auf die Mehrheit der Weltbevölkerung und rufen, was kürzlich auch Trump in die Welt posaunte, Zitat: "Wir können niemanden mehr aufnehmen, das Boot ist voll, wir haben keinen Platz mehr, tut uns leid." Es tut ihnen leid? Wohl kaum. Lady Liberty, die Freiheitsstatue, die sich auf Liberty Island unübersehbar über dem Hafen von New York City erhebt, sollte zurück in ihr Ursprungsland Frankreich verschifft werden, von wo sie 1886 als Geschenk in die USA kam. Sie stellt Libertas, die römische Göttin der Freiheit, dar, zu deren Füßen zerbrochene Ketten liegen. Vor dieser Symbolkraft ist nichts übrig geblieben, deswegen es vielleicht sogar passender wäre, ihre Metalle wieder einzuschmelzen und daraus eine neue Mauer zu formen, eine Stahlwand, der man den zynischen Namen Wall of Liberty verleihen könnte. Und wozu die Gedenktafel zur Begrüßung der Einwanderer am Sockel der Freiheitsstatue, in deren Inschrift es heißt: "Gebt mir eure Müden, eure Armen, eure geknechteten Massen, die frei zu atmen begehren, sendet sie, die Heimatlosen, vom Sturm gestoßen, zu mir." Werft diese Tafel einfach weg, ab damit in den Müll. In den Vereinigten Staaten wird sie nicht länger benötigt. From imprisoned nation, this is Mumia Abu-Jamal. Soweit diese Kolumne von Mumia Abu-Jamal. Sie ist in der Jungen Welt erschienen am 29. April 2019 in deutscher Übersetzung von Jürgen Heiser und im Original bereits am 8. April 2019 unter dem Titel Trump Mad at the World auf prisonradio.org. These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis? Schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. dead body. Ihr hört den Monatsrückblick auf den Mai 2019 von Radioaktiv Berlin und nachdem wir gerade Venoms eindrücklichen Appell, sich von Propaganda nicht weiter beeinflussen lassen, gehört haben, wollen wir mal etwas Aktuelles nehmen, was gar nicht im Mai in dieser Sendung ausgestrahlt wurde, sondern heute Nachmittag in unserem regulären Magazin ab 16 Uhr. Wir hatten vorhin einen Beitrag von Mumia Abu-Jamal und der gefangene Radiojournalist und politische Gefangene ist selbst in einer bedrohlichen Lage, er ist schwer erkrankt. Oder er ist eigentlich seit vielen Jahren krank und ihr hört jetzt einen aktuellen Bericht von heute Nachmittag. Yo, peace, yo, this is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, y'all already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. Am Montag dieser Woche erreicht uns ein recht dramatischer, kurzer Arztbericht über den aktuellen Gesundheitszustand des politischen Gefangenen und Radiojournalisten Mumia Abu-Jamal aus den USA. Dr. Joseph Harris, der ihn seit mehreren Jahren medizinisch von außen betreut, hat ihn besucht und diesen Bericht verfasst. Er liegt jetzt in einer ersten schnellen deutschen Übersetzung vor und ich lese den einfach hier jetzt mal vor. Kurzer aktueller Bericht über den Gesundheitszustand von Mumia Abu-Jamal. Autor ist Dr. Joseph Harris aus New York. Zitat: Wie ein Mulltuch über meinen Augen. Mumias visuelle Einschränkung ist drastisch fortgeschritten. Ich habe Mumias Gesundheitsakten durchgesehen und ihn bei seiner monatlichen Untersuchung am 27. Mai 2019 im Gefängnis SCI Mahanoy selbst untersucht. Mumia leidet an verschiedenen Erkrankungen, unter anderem am Glaukom, Anmerkung der Übersetzung, auch grüner Star genannt, als auch an einem primär chronischen Offenwinkelglaukom sowie an einer sogenannten Glaskörperabhebung, Anmerkung der Übersetzung, dabei löst sich im Auge der Glaskörper von der Netzhaut ab. Ferner leidet er an einer Linsentrübung des Auges, auch Katarakt genannt. Dies zusätzlich zur Leberzirrhose, Bluthochdruck, Diabetes, einer nicht insulinabhängigen Diabetes vom Typ mellitus und an Hepatitis C. Der Patient berichtete, dass er im März und April nicht lesen konnte, obwohl es inzwischen im klinischen Kontext der letzten 3 bis 4 Wochen besser wurde. Meine Schlussfolgerung: Erstens. Es bestehen mehrere ernste Risikofaktoren, zum Beispiel in der Familiengeschichte, Diabetes, schlecht kontrollierten Bluthochdruck, einer Leberzirrhose sowie die Anforderungen seiner Arbeit als Journalist, hier vor allem das kontinuierliche Lesen bei schlechter Beleuchtung und der für den Gefängnisalltag typisch erhöhte Stress. Es ist fast sicher, dass Mumia Abu-Jamals Erkrankung weiter fortschreiten wird, was bis zur vollständigen Erblindung in 2 bis 4 Jahren führen kann. Zweitens. Sofortige Freilassung aufgrund medizinischer und Härtefallbasis zu seiner Gemeinschaft und Familie für die Regelversorgung wäre die bewährte Methode in dieser Situation. Er hat ein weitreichendes Netzwerk benannt, das ihn im Fall seiner Freilassung unterstützen würde. Drittens. Wenn die Frage der öffentlichen Sicherheit gestellt wird, wäre ein Hausarrest eine akzeptable Alternative. Ein umfassender medizinischer Bericht wird folgen. Der Patient Mumia Abu-Jamal hat seine Erlaubnis erteilt, seinen Fall öffentlich zu besprechen. Ich werde persönlich versuchen, in dieser Woche den Bezirksstaatsanwalt zu besuchen, um diese medizinische Notwendigkeit mit ihm zu besprechen. Viele Grüße und in Frieden, Dr. Majors Harris. Ja, soweit dieser kurze medizinische Bericht über den Gefangenen Mumia Abu-Jamal. Wir alle haben ja schon oft hier in der Sendung über ihn gehört und berichtet. Und vielen wird bekannt sein, dass er bereits seit 1981 in Haft ist, als kritischer Journalist, von schwerer staatlicher Repression überzogen in seinem Bundesstaat Pennsylvania. Vor einem knappen halben Jahr wurde endlich entschieden, dass er ein neues Verfahren bekommen soll. Das hat bis jetzt noch nicht stattgefunden, ist noch nicht mal klar, wann das anberaumt ist. Und erneut können wir nur sagen, erneut hat Mumia schwere medizinische Probleme und es ist ganz deutlich, er muss endlich freigelassen werden. In diesem Zusammenhang möchten wir auf eine Solidaritätsveranstaltung in Berlin hinweisen. Die wird in wenigen Wochen, und zwar am 15. Juni, das ist ein Samstag, in Friedrichshain stattfinden. Da gibt es ein Solidaritätskonzert und von den Einnahmen sollen eigentlich Flugtickets oder Reisekosten für die Prozessbeobachtung von Mumia Abu-Jamal stattfinden. Es ist ganz klar, dass man diesen Fall und die Beobachtung dieses Falls nicht Konzernmedien überlassen kann. Und dass in möglichst vielen Sprachen und aus möglichst vielen Ländern Menschen an diesem Prozess teilnehmen wollen, um eben detailliert und genau darüber zu berichten. Also ich wiederhole es nochmal, am Samstag, den 15. Juni, abends ab 22 Uhr, findet ein Solidaritätskonzert im Supermolli in Berlin statt. Der Supermolli oder das Supermolli ist in der Jessener Straße 41, Berlin-Friedrichshain, nahe dem Ringbahncenter oder auch dem S- und U-Bahnhof Frankfurter Allee. Und weitere Informationen findet ihr auf der Webseite von Free Mumia Berlin, die heißt www.mumia-hörbuch.de. Hörbuch wird im Internet natürlich immer mit OE geschrieben. opinion, they are very good example of their name. They are saboteurs. I quite accept everybody's right to their opinion and to demonstrate, but to actually endanger and house and throw stones and threaten and use very abusive language, that has to be stopped. Ihr hörtet die schottischen Krusten Eupoloi mit ihrer eindringlichen Empfehlung Hunt the Rich. Ahora estás escuchando Radioactiv Berlin. Zuhörerinnen und Zuhörer, die unser Programm auch online verfolgen, haben wahrscheinlich in der vergangenen Woche bemerkt, dass wir ein Interview veröffentlicht haben anlässlich einer Kundgebung vor der tschechischen Botschaft, die am vergangenen Wochenende stattfand. Dort wurde protestiert gegen die Repressionen, gegen Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter aus dem anarchistischen Spektrum, die dort Basisarbeit machen, die dort als Terroristinnen kriminalisiert wurden. Es wurde aber auch aufgeklärt über die Realität in Tschechien, die sehr stark von Rassismus, Pogromen und Gewalttätigkeit geprägt ist. Und im Folgenden hört ihr einige Eindrücke von dieser Demonstration. Gute Unterhaltung. Liebe Genossinnen, wir stehen hier heute am hässlichen Gebäude der Botschaft der Tschechischen Republik und protestieren gegen den Repressionsschlag, den Staatsangriff an unsere anarchistischen Genossinnen und die gesamte anarchistische Szene in der Tschechischen Republik. Vor ein paar Tagen, am 8. und 10. April 2019, fanden die ersten Gerichtsverhandlungen im Kontext von Phoenix 2 gegen 5 von unseren Genossinnen statt. Der Prozess wird sich noch mehrere Monate lang hinziehen. Den Angeklagten droht eine Haftstrafe von 3 bis 10 Jahren. Die gesamte Phoenix-Repression ist komplex und deswegen will ich erst kurz erklären, worum es da ging und geht. Unter dem Decknamen Operation Phoenix oder auch Operation Phoenix auf Tschechisch führte die tschechische Polizei seit April 2015 bis heute die größte Welle der Staatsrepression gegen die anarchistische und antiautoritäre Bewegung in der neueren tschechischen Geschichte durch. In den Worten von Lukáš Borl, einer von den Phoenix betroffenen Personen: Diese gegen die anarchistische Bewegung gezielte Kampagne wurde zum bestimmten Kickpunkt. Ein Wechsel von der dauerhaften milden Repression zur starken Repression. Ursprüngliche polizeiliche Provokation mit dem Plan, im Jahr 2014 eine anarcho-pazifistische Gruppe zum Militant zu bringen und ab April 2015 diese Gruppe dann weiter zu kriminalisieren, hat nicht geklappt und nach 3 Jahren im März 2018 wurden alle Beteiligten freigesprochen und so wurde die Phoenix 1-Causa geschlossen. Mit der Phoenix 1 wollte die Polizei unter anderem auch eine militante klassenkämpferische Plattform, die SRB, Sieg revolutionärer Buniek, das Netzwerk der revolutionären Zellen, zerschlagen. Stattdessen von Anfang der Phoenix-Aktion im Spätfrühling 2015 Sabotageaktionen und Brandanschläge an Autos der Polizei und Kapitalisten gingen jedoch weiter und intensiver. Bald wurde klar, dass es nicht leicht wird, die Angeklagten mit den Aktivitäten der SRB in Verbindung zu bringen. Deshalb setzte die Polizei ihre in Klammern Ermittlungen fort. Also in der Zeit, als Phoenix in vollem Gang war und für den Staat es langsam schief gelaufen ist, kam es zur Eröffnung zweiten Teils. In Kämpfen des Zornes des besiegten Staates entstand neuer Plan, eine Rache, Phoenix 2. Da kam in der Repressionsfokus Anarchist Lukáš Borl, der sich im Spätsommer 2015 wegen seiner ständigen Überwachung und der Belästigung seiner Angehörigen und Nahestehenden entschied, in den Untergrund abzutauchen für ein Jahr. Im Winter 2015-2016 veröffentlichte die Polizei das Fahndungsprofil von Lukas, in dem er als eine gefährliche und bewaffnete Person präsentiert wurde. Dieser Moment der Kriminalisierung von Lukas Borl kann als der Anfang von Phoenix 2 betrachtet werden. Lukas Borl wurde vorgeworfen, eine Bewegung gegründet, unterstützt und gefördert zu haben, die dazu führte, die Freiheit und Rechte von Menschen zu unterdrücken. Nach Angaben der Polizei soll er sich an der Gründung des Netzwerkes der revolutionären Zellen SRB beteiligt haben, sowie an einigen ihrer Aktionen. Ebenso soll er SRB-Mitteilungen verfasst haben, die er dann auf der Internetseite der Alerta-Assoziation veröffentlicht haben soll. Die Ermittler behaupten darüber hinaus, er sei viermal des Deliktes der Sachbeschädigung schuldig. Darunter seien zweimal das Abbrennen von Polizeiautos, einmal der Brandanschlag auf eine Ladentür und einmal das Brennen zweier Schriftzüge auf die Mauer des Gefängnisses im Stadtteil Ruzyně in Prag. Außerdem behauptet die Polizei, er hätte den Betreiber des Schnitzelrestaurants Rieskarna erpresst, welcher dafür bekannt war, seinen Angestellten ihren Lohn nicht auszuzahlen. Später wurde er auch wegen Dokumentenfälschung angeklagt, was den Ausweis eines polnischen Bürgers betreffen soll, den Lukas während seiner Verhaftung bei sich trug. Lukas verbrachte mehr als 7 Monate in Untersuchungshaft im Gefängnis in Litoměřice. Einige Wochen nach seiner Freilassung am 9. Juni 2017 begann die Polizei mit der Fahndung nach 4 weiteren Personen im Zusammenhang mit dem Fall Phoenix 2. Dabei handelte es sich um Martin Ignacák und Petr Sova, die schon im ersten Teil von der Operation Phoenix angeklagt und später freigesprochen wurden. Ebenfalls sind der Anarchist Lukáš Novák und der Umweltschützer Tomáš Zelený betroffen, deren Anklagen sich aus 16 Straftaten zusammensetzen. Abermals wurde hier ein Paragraph zum Aufbau und zur Unterstützung einer Bewegung, die zur Unterdrückung von Rechten und der Freiheit von Menschen führe, herbeigezogen. In diesem Fall behauptet die Polizei jedoch nicht, die Angeklagten seien Mitglieder der SRB, sondern dass 3 von ihnen die SRB unterstützt und gefördert hätten. Demnach soll Petr Sova dies mit der Veröffentlichung einiger Artikel der SRB auf der Internet- und Facebook-Seite von Voice of Anarcho-Pacifism getan haben, während Tomáš Zelený den Artikel auf der Internetseite von Green Action veröffentlicht haben soll und Lukáš Novák auf der Seite der anarcho-kommunistischen Alternative. Nach Angaben der Polizei wurde die Bewegung, die darauf abzielte, Rechte und die Freiheit der Menschen zur Unterdrückung, ebenfalls von Martin Ignacák und Lukáš Novák dadurch gefördert, dass die Publikationen von Texten zum Thema des aufständigen Anarchismus, der nichtformellen anarchistischen Föderation, der Verschwörung der Vorzellen und Übersetzungen einiger Texte von Alfred M. Bonan veröffentlicht haben sollen. Soweit zum Phoenix 1 und Phoenix 2. Die Gründe für die gesamte Phoenix-Repression sind ganz komplex, aber ein Punkt steht mit dem Zeitabstand nach unserer Analyse ganz vorne. Die Überraschung des tschechischen Staates angesichts eines Klassenkampfes, der sich basisorientiert zeigt. Die Angst vor AnarchistInnen, die fähig sind, die Alltagsprobleme noch nicht politisierter Menschen durch gemeinsame Organisierung zu lösen, antirassistische Bündnisse zu schließen und erfolgreiche Arbeitskämpfe zu führen. Diesen Punkt würde ich gerne weiter näher erklären. Die anarchistische Szene in der Tschechischen Republik ist die einzige politische Kraft, die sich in diesem Land effektiv und konsequent solidarisch zeigt. Sie trägt nicht nur vielfältige antirassistische und antifaschistische Agenda, sondern mit dem Aktionsplattform Solidarische Netze führt sie auch klassenkämpferische Widerstand und Praxis gegen kapitalistische Ausbeutung im Alltag. Vor 6 Jahren wurden in der Tschechischen Republik die Solidarische Netze gegründet. So wollten AnarchistInnen in der Tschechischen Republik, wo es noch keine feste organisierte anarcho-syndikalistische Gewerkschaft gibt, eine klassenkämpferische Plattform bauen. So sollen Probleme in den Communities und am Arbeitsplatz durch praktisches, alltägliches Handeln gelöst werden. In ihren eigenen Worten. Wir organisieren uns, damit wir unsere Rechte und Interessen mit den Mitteln der kollektiven direkten Aktionen und gegenseitiger Hilfe durchsetzen können. In 2 Jahren hat sich das Konzept der solidarischen Netzen verbreitet und viele Erfolge verbucht. Besonders interessant ist der prominenteste Arbeitskampf unserer Genossinnen. Im Herbst 2014 begannen sie mit dem organisierten Widerstand gegen Ausbeutung und Gewalt in der tschechischen Restaurantkette Riskarna. Dort haben hunderte Menschen ihren Lohn nicht ausgezahlt bekommen. Im Januar 2015 kam es innerhalb ihrer Eskalationsstrategie zu einer Aktion in Prag, wo 50 Leute den Betrieb blockierten. Einen Monat später zogen sie mit einer großen Demonstration vor, das Restaurant und besetzen es erneut in 50 Menschen, um den Chef weiter wirtschaftlich zu schädigen. Immer mehr Angestellte meldeten sich bei dem solidarischen Netzwerk Most und solidarischen Netzwerk Solis, um vor der Kamera über die Schikanen des Restaurantsbesitzers auszusagen und ihren ausstehenden Lohn einzufordern. Die anarchistische Kampagne bekam hohe mediale Aufmerksamkeit und die Eskalationsstrategie lief weiter voran. Am 15. März 2015 wurde ein Auto der Restaurantskette verbrannt und am 15. April 2015 wurde ein Protestfestival bei dem Restaurant organisiert. Am 28. April 2015 fang dann die gesamte Operation Phoenix mit den Razzien und Festnahmen an. Soweit zu dem klassenkämpferischen Hintergrund der Phoenix-Repression. Jetzt würde ich gerne ein paar Wörter zum Ende sagen. Wir wollen hier heute nicht nur protestieren, sondern auch den Mut zum anarchistischen Klassenkampf feiern. Ich will jetzt deutlich äußern, wir schätzen die Praxis unserer Genossinnen in der Tschechischen Republik hoch und wollen bei dem Protest laut unsere Danke für alle eure mutigen Taten sagen. Eure Praxis ist sehr beeindruckend und inspirierend. Es lebe die Solidarität und ihre Umsetzung in praktischem Handeln im Alltag. Repression an uns und unsere Genossinnen weltweit drückt uns nicht zur Wand, sondern motiviert uns in die solidarische, emanzipatorische Offensive mit vollem Einsatz zu gehen und da stark und stärker zusammenzuhalten. Wir wissen und fühlen, dass keine Repression kann die Sehnsucht nach Freiheit unterdrücken. Dazu, wir verteidigen uns nicht nur in der Ecke, wir machen unsere Politik mit dem starken Selbstbewusst, weil wir die klare Vorstellung von dem Besseren haben und wir wissen auch, wie der wirklich praktische Ausdruck der Solidarität mit unseren Genossinnen in der Zeit der Repression aussehen soll. Die Kämpfe unserer Genossinnen müssen wir weiterführen und den anarchistischen Klassenkampf müssen wir mit allen vorstellbaren Mitteln verteidigen. Für die anarchistische Utopie, für das Ende der Staatsrepression und für das Ende des Kapitalismus. Danke. Tak já bych na začátek chtěl říct, že jsem moc rád, že tady můžu... Und dass ich froh bin, dass ihr gekommen seid. Jak tady bylo řečeno, tak ve Phoenix... Wie gesagt, bei Phoenix 2 droht uns ganz hohe Haftstrafe und es ist sehr wichtig, dass die Menschen, welche bei dieser Repression Phoenix 2 bedroht sind, fühlen, dass es Solidarität, transnationale Solidarität gibt. Phoenix 2 není jediná represivní kampaň. Phoenix 2 ist nicht die einzige Repression Welle. Weltweit arbeiten die Staaten mit zusammen und in zusammen der Kooperation und es gibt einfach weltweite Kontext von diesen Repressionen. A protože jsou internationální und deswegen ist auf einer Seite solche transnationale oder globale Repression gibt, ist wichtig, dass es auch transnationale oder globale Solidarität auf andere Seite gibt. Und deswegen ist für mich sehr wichtig, dass es solche Momente wie diese Kundgebung passiert. Operace Phoenix je tvrzeno, že docházelo... Bei Phoenix-Operation wurde argumentiert, dass die angeklagten Personen haben kriminelle Vereinigung, welche zur Unterdrückung von Freiheiten und menschlichen Rechten und so weiter führt. So wurde argumentiert. Eigentlich ist die Operation Phoenix 2 und 1 an sich solche Ausdruck von Unterdrückung der Basisfreiheit. Pokud se represivní složky státu rozhodnou... Wenn die repressive Mechanismen verfolgen Menschen für Verbreiten von Meinungen, dann gibt es klare Ausdruck von Unterdrückung der Freiheit Meinung. A protože se režim, který se nazývá... Es ist auch ein Beweis, eine Fülle von anderen Beweisen, dass es überhaupt gar keine große Unterschiede zwischen liberal-demokratischer gesellschaftlicher Gestalt und totalitärer gesellschaftlicher Gestalt gibt. V podstatě by se dalo říct, že demokracie a totalitarismus. Es zeigt, dass liberal demokracie oder totalitarismus sind nur verschiedene Masken von Diktat des Kapitals und wie es konkret aussieht, ist die Frage von den gesellschaftlichen und geschichtlichen Kontexten. Ve Phoenixu se taky celou dobu objevuje termín terorismus. Bei Phoenix Causa Phoenix 1, Phoenix 2 wurde immer über Terrorismus gesprochen und Terroristinnen. Und tatsächlich die einzige Terrorstruktur, welche sich hier klar zeigt von Anfang an, ist der Staat an sich, die Tschechische Republik in dem Fall. Hlavním cílem teroristické kampaně státu není jenom. Diese Operation Phoenix, da gibt es nicht Ziel. Menschen zu verfolgen und ins Knast zu stecken, es ist nur Mittel und es ist Mittel zum Angst zu verbreiten und mutige Menschen oder Menschen, welche sich kritisch stellen, abzuschrecken. Stát usiluje o to, aby anarchisté, anarchistky a potenciální Staat versucht uns abzuschrecken und kollektive Angst zu verbreiten und wir sollen nicht das Ähnliches machen, wir sollen uns nicht zwischen uns kollektive Angst zu verbreiten, wir sollen uns stattdessen organisieren und unsere Kämpfe weiterführen. Zároveň je důležité se neorientovat jenom na samotnou obranu před represí. Es ist wichtig, nicht die ganze gesamte Energie in Antirepression, Verteidigung zu verwenden. Es ist wichtig, in Offensive zu stehen und in subversive Tätigkeiten im ständigen Angriff gegen Staat und Kapital zu stehen. Taky je důležité nezapomínat na to, že celá represivní kampaň. Nicht zu vergessen ist auch wichtig zu wissen, dass diese gesamte Repression ist auch eine Kette von ganz unangenehmer Zeit für uns, für unsere Menschen, für unsere Familien- und Freundeskreisen. A strategií státu je, abychom byli pohlceni strachem, abychom byli v permanentní. Und Staatsstrategie heißt, uns zu stressen, uns in der Ecke stecken und wir sollen nur zu Hause bleiben und uns für weitere Verteidigungen vorbereiten. Právě proto je důležité, abychom se vzájemně podporovali v tom ten stres překonávat. Aus diesem Grund ist wichtig, uns einander zu unterstützen und zu mögen und lieben. Und uns einfach aus dem Leben auch freuen. To je víceméně vše, co bych vám chtěl říct a na závěr bych ještě jednou chtěl poděkovat, že jste tady. Ich würde gerne nochmal mich bedanken, dass ihr gekommen seid. Es bedeutet mir sehr viel, vielleicht mehr als ihr denkt. Es ist mir wichtig, es gibt mir Kraft und es ist wichtig, dass ich sehe und dass ich unsere Genossinnen in der Tschechischen Republik auch erzählen kann, dass die Solidarität wirklich globale Parameter hat und dass wir nicht allein sind. Und bleibt dabei bei euren Kämpfen und ich wünsche euch alles Gute. Soweit einige Eindrücke vom Anfang Mai vor der tschechischen Botschaft in Berlins Zentrum. Dort fand diese Kundgebung in Solidarität mit verfolgten Anarchistinnen und Anarchisten der Tschechei statt. Der Monatsrückblick von Radioaktiv Berlin neigt sich dem Ende. Gleich folgt Herr Ina Kaas mit dem Rocklabor für 2 Stunden. Mein Name ist Markus. Ich verabschiede mich, weise noch auf unseren Podcast hin. In wenigen Stunden diese Sendung auf www.radioaktivberlin.blogsport.de zu finden. Das letzte Wort hat wie immer der gefangene Radiojournalist Mumia Abu Jamal in dieser Sendung. Ich bin raus, macht's gut, tschüss. My name is Mumia Abu Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu Jamal.